kein Sinn mehr. Du stehst mittendrin, doch um dich ist so leer. Du warst nie ein Gewinner. Es ist so schwer und du willst nicht mehr. Doch gib nicht auf, da gibt es jemand, der dich verstehen kann. Wir sind wieder hier, das Leben, das ist schön, wenn wir zusammen abgehen. Und zwar definitiv. We're definitiv on our rocking on the tweet again. Attention to all responsible units. To all available units, sorry. Attention to all available units. Du liegst in deinem Zimmer. Die Liebe kam. Die Liebe ging an dir vorbei. Du warst nie ein Gewinner. Du fragst die Welt, ob das etwa alles sei. Doch gib nicht auf, da gibt es jemand, der dich verstehen kann. Wir sind wieder hier, das Leben, das ist schön, wenn wir zusammen abgehen, und zwar definitiv. We're definitiv on our rocking on the tweet again. Hier, das Leben, das ist schön, wenn wir zusammen abgehen, und zwar definitiv. We're definitiv putting our rocking on the tweet again. Wieder hier, das Leben, das ist schön, wenn wir zusammen abgehen, und zwar definitiv. We're definitiv on our rocking on the tweet again. Urgent assistant is urgent needed. Over. PDHQ, we're on the way. Wir sind wieder hier, das Leben, das ist schön, wenn wir zusammen abgehen, und zwar definitiv. Hier, das Leben, das ist schön, wenn wir zusammen abgehen, und zwar sind wieder hier, das Leben, das ist schön, wenn wir zusammen abgehen. Und zwar definitiv.